Und doch, es waren drei. Und einer war alt und der andere war dick und der dritte war mager und dunkel. Und die Lage des Hauses passte zu Scudders Angaben. Und eine halbe Meile vor der Küste lag eine Yacht mit mindestens einem deutschen Offizier. Ich dachte an Karolides, der tot und kalt war, und an ganz Europa, das vor einem drohenden Erdbeben zitterte. Ich dachte an die Männer, die in London zurückgeblieben waren und voller Sorgen auf die Ereignisse der nächsten Stunden warteten. Es gab keinen Zweifel. Irgendwo war die Hölle los. Der schwarze Stein hatte gesiegt. Und wenn er diese Juninacht überlebte, würde er den Gewinn einstreichen. Es schien nur eine Möglichkeit zu geben. Weiterzumachen, als hätte ich keine Zweifel. Und wenn ich mich schon blamierte, es wenigstens mit Bravour zu tun. Nie im Leben war ich so widerstrebend an eine Aufgabe herangegangen. So wie mir zumute war, wäre ich lieber in ein Anarchistennest hineingeplatzt, wo jeder seinen Browning zur Hand hatte oder einem anspringenden Löwen mit einem Luftgewehr entgegengetreten, als in das friedliche Heim dreier gemütlicher Engländer einzudringen und ihnen zu verkünden, dass ihr Spiel verloren sei, wie sie mich auslachen würden. Aber plötzlich fiel mir etwas ein, was ich einmal in Rhodesien von Peter Pinard gehört hatte. Ich habe ihn in dieser Erzählung schon einmal erwähnt. Er war der beste Scout, den ich je gekannt habe. Und ehe er sein gutbürgerliches Leben begann, war er ziemlich oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten und von den Behörden eifrigst gesucht worden. Peter und ich hatten uns über Verkleidungs- und Verstellungsmöglichkeiten unterhalten. Und er hatte eine Theorie, die mir damals großen Eindruck gemacht hatte. Er behauptete, abgesehen von gewissen unbestreitbaren Dingen wie Fingerabdrücken, seien rein physische Merkmale für die Identifizierung eines Flüchtigen ziemlich nutzlos, falls dieser sein Geschäft verstehe. Über gefärbte Haare und falsche Bärte und solche Kindereien lachte er nur. Das einzige wirklich Wichtige sei, was er die Atmosphäre nannte. Wenn es jemandem glücke, in eine völlig andere Umgebung zu gelangen als die, in der er zuerst beobachtet worden sei, und das sei das Wichtigste, sich wirklich dieser Umgebung anzupassen und sich so zu verhalten, als sei er nie in einer anderen gewesen, dann könne er die geschicktesten Detektive der Welt täuschen. Und dann pflegte er zu erzählen, wie er sich einmal einen schwarzen Gehrock ausgeliehen habe, zur Kirche gegangen sei und mit dem Mann, der ihn suchte, aus demselben Gesangbuch gesungen habe. Hätte der ihn schon einmal in anständiger Gesellschaft gesehen, dann hätte er ihn erkannt, sagte er. Aber er habe ihn nur in einer Kneipe die Lampen mit einem Revolver abschießen sehen. Die Erinnerung an die Gespräche mit Peter gab mir an diesem Tag zum ersten Mal wieder wirkliche Zuversicht. Peter war ein weiser, alter Vogel gewesen, und die Burschen, hinter denen ich her war, waren so ziemlich die Elite aus demselben Vogelhaus. Wenn sie nun dieselben Spielregeln hatten wie Peter. Ein Stümper versucht anders auszusehen. Ein Könner sieht aus wie immer, aber er ist anders. Und dann war da noch Peters zweite Maxime, die mir an dem Tag geholfen hatte, als ich Straßenarbeiter war. Du kannst eine Rolle niemals durchhalten, wenn du dir nicht einreden kannst, dass es nicht nur eine Rolle ist, sondern dass du es selber bist. Das war die Erklärung für das Tennisspielen. Diese Burschen brauchten nicht zu Schauspielern. Sie drückten auf einen Knopf und waren einfach in einer anderen Existenz, die ihnen so natürlich war wie die vorhergehende. Es klingt wie ein Gemeinplatz, aber Peter behauptete immer, es sei das Geheimnis aller berühmten Verbrecher. Es ging nun auf 8 Uhr und ich kehrte zu Skyfe zurück und sagte ihm genau Bescheid. Wir verabredeten, wo er seine Leute aufstellen sollte, und dann ging ich spazieren, denn nach einem Dinner war mir nicht zumute. Ich ging um den verlassenen Golfplatz herum und zu einer Stelle auf den Klippen, die weiter nördlich hinter der Reihe der Villen lag. Auf den sauberen, neu angelegten Wegen begegnete ich Leuten in Sportkleidung, die vom Tennis oder vom Strand zurückkamen, einer Küstenwache von der Telegrafenstation und Eseln und Schaubudenleuten, die nach Hause trabten. Draußen auf dem Meer sah ich in der blauen Dämmerung die Lichter der Ariadne aufleuchten und auch die des Zerstörers weiter südlich. Und hinter der Kocksandbank, die größeren Lichter von Dampfern, die zur Themsemündung fuhren. Die ganze Szene war so friedlich und alltäglich, dass ich von Minute zu Minute mutloser wurde. Ich musste meine ganze Willenskraft aufbieten, um mich gegen 8:30 langsam auf den Weg zur Trafalgar Lodge zu machen. Unterwegs tröstete mich aber der Anblick eines Windhundes, der mit einem Kindermädchen spazieren ging. Er erinnerte mich an einen Hund, den ich in Rhodesien lange besaß und oft zur Jagd in den Palibergen mitgenommen hatte. Wir jagten Böcke, die graubraune Sorte, und es fiel mir ein, wie wir einem Tier gefolgt waren und es beide vollkommen aus der Sicht verloren hatten. Ein Windhund verlässt sich auf seine Augen. Und auch meine Augen sind wirklich gut, aber der Bock war einfach aus der Landschaft verschwunden. Hinterher fand ich heraus, wie er das gemacht hatte. Von den graubraunen Hügeln hob er sich nicht deutlicher ab als eine Krähe von einer Gewitterwolke. Er brauchte gar nicht davon zu laufen. Er brauchte nur ganz still zu stehen und mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Während diese Erinnerungen mir durch den Kopf gingen, dachte ich plötzlich an meinen augenblicklichen Fall und zog die Schlussfolgerungen. Der schwarze Stein brauchte nicht zu fliehen. Er verschmolz unauffällig mit der Landschaft. Ich war auf der richtigen Spur. Das rammte ich in mein Gehirn ein und schwor mir, es nicht mehr zu vergessen. Peter Pinard behielt das letzte Wort. Skyves Leute waren gewiss schon auf dem Posten, aber es war keine Menschenseele zu sehen. Das Haus lag so übersichtlich da wie ein Marktplatz. Jedermann konnte alles sehen. Ein 3 Fuß hohes Geländer trennte es von der Klippenstraße. Die Fenster im unteren Stockwerk standen alle offen. Lichter unter Lampenschirmen verrieten, wo die Bewohner beim Dinner saßen. Alles war so öffentlich und harmlos wie ein Wohltätigkeitsbazar. Ich kam mir vor wie ein Vollidiot, als ich das Gartentor öffnete und läutete. Wer wie ich sich in den raueren Gegenden der Welt herumgetrieben hat, kann sehr gut mit den beiden Klassen von Menschen umgehen, die man wohl die obere und die untere nennt. Die versteht er. Und sie verstehen ihn. Ich war mit Hirten und Landstreichern und Hausierern vertraut, und mit Herren wie Sir Walter und denen, die ich am Abend zuvor kennengelernt hatte, kam ich gut zurecht. Aber worauf Leute wie ich sich nicht verstehen, das ist der große, bequeme und saturierte Mittelstand. Leute, die in Villen und Vororten wohnen. Ich kenne ihre Ansichten nicht. Ich verstehe ihre Konventionen nicht. Und ich hüte mich vor ihnen wie vor der schwarzen Mamba. Als das schmucke Stubenmädchen die Haustür öffnete, blieb mir das Wort fast in der Kehle stecken. Ich fragte nach Mr. Appleton und wurde hereingelassen. Ich hatte die Absicht gehabt, sofort ins Speisezimmer zu gehen und durch mein plötzliches Erscheinen das Aufblitzen des Erkennens auszulösen, das meine Theorie bestätigte. Aber als ich mich in dieser hübschen, ordentlichen Diele fand, gewann der Genius Locky die Oberhand über mich. Golfschläger und Tennisrackets, Strohhüte und Mützen, Handschuhe paarweise aufgereiht, ein Ständer voll Spazierstöcke, in 10.000 englischen Häusern findet man das. Ein Stoß sauber gefalteter Mäntel und Regenumhänge lag auf einer alten Eichentruhe. Eine Standuhr tickte. An den Wänden hingen ein paar blank geputzte Wärmflaschen aus Messing, ein Barometer und ein Stich. Chiltern beim Sieg von St. Ledger. Es war alles so orthodox wie eine anglikanische Kirche. Als das Mädchen mich nach meinem Namen fragte, sagte ich ihn automatisch und wurde ins Rauchzimmer geführt, das auf der rechten Seite der Diele lag. Dieser Raum wirkte noch stärker auf mich als die Diele. Ich hatte keine Zeit, mich genau umzusehen, aber ich sah über dem Kamin gerahmte Gruppenaufnahmen und hätte schwören können, dass sie aus Eton oder Harrow oder irgendeinem College stammten. Ich warf nur einen Blick darauf, dann gelang es mir, mich aufzuraffen und dem Mädchen zu folgen. Aber es war zu spät. Sie war schon ins Speisezimmer gegangen und hatte dem Hausherrn meinen Namen genannt, und ich hatte die Chance verpasst zu sehen, wie die drei reagierten. Als ich ins Zimmer trat, war der alte Herr am Kopfende des Tisches schon aufgestanden und hatte sich umgewandt, mir entgegen. Er war im Smoking, ebenso wie der andere, den ich bei mir den Dicken nannte. Der dritte, der dunkle, trug einen blauen Sergeantzug und einen weichen weißen Kragen. Der Schlips zeigte die Farben irgendeines Clubs oder einer Schule. Der alte benahm sich tadellos. »Mr. Henney«, sagte er zögernd, Sie wollten mich sprechen. Bitte entschuldigt mich einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Wir wollen lieber ins Rauchzimmer gehen. Obwohl ich meiner Sache durchaus nicht sicher war, zwang ich mich, meine Rolle zu spielen. Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich darauf. »Ich glaube, wir kennen uns«, sagte ich. »Und ich vermute, Sie wissen, in welche Angelegenheit ich komme.« Die Beleuchtung im Zimmer war schwach, aber soweit ich ihre Gesichter sehen konnte, spielten sie vorzüglich die Überraschten. Kann sein«, erwiderte der Alte. »Ich habe kein sehr gutes Gedächtnis. Ich fürchte, Sie müssen mir Ihr Anliegen schon mitteilen, Sir, denn ich weiß es wirklich nicht.« »Gut, also«, sagte ich, und die ganze Zeit schien es mir, als rede ich puren Blödsinn. »Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie verspielt haben. Ich habe hier den Haftbefehl für Sie alle drei.« »Haftbefehl?« sagte der Alte und sah wirklich erschrocken aus. »Haftbefehl? Lieber Gott, warum denn?« »Wegen des Mordes an Franklin Scudder in London am 23. letzten Monats.« Einer der anderen sprach. »Das war der Portland Place Mord. Davon habe ich gelesen. Lieber Himmel, Sie sind nicht recht gescheit, Sir. Woher kommen Sie denn?« »Von Scotland Yard«, sagte ich. Danach herrschte eine Minute lang völliges Schweigen. Der alte Herr starrte auf seinen Teller und drehte eine Nuss in den Fingern. Er war das Urbild unschuldiger Verwirrung. Dann sprach der Dicke. Er stotterte ein bisschen, als suche er nach Worten. »Reg dich nicht auf, Onkel«, sagte er. »Das ist ein lächerliches Versehen. Sowas passiert manchmal, und wir können es leicht aufklären. Es wird gar nicht schwer sein, unsere Unschuld zu beweisen. Ich zum Beispiel kann beweisen, dass ich am 23. Mai im Ausland war. Und Bob war in der Klinik. Du warst in London, aber du kannst erklären, was du dort getan hast.« »Aber sicher, Percy. Das ist natürlich ganz einfach. Am 23. Das war der Tag nach Agathas Hochzeit. Lass mich mal überlegen. Was habe ich da gemacht? Vormittags bin ich von Woking her nach London gekommen. Dann war ich zum Lunch im Club mit Charlie Simons zusammen. Dann... Ach ja, zum Dinner war ich bei den Fishmongers. Das weiß ich noch, denn der Punsch ist mir nicht bekommen, am nächsten Morgen war mir nicht gut. Zum Kuckuck, da steht doch das Kistchen Zigarren, das ich von dort mitgebracht habe.« Er wies auf einen Gegenstand auf dem Tisch und lachte nervös. »Ich glaube, Sir«, sagte der junge Mann höflich zu mir, »Sie sehen ein, dass Sie sich getäuscht haben. Natürlich wollen wir, wie jeder Engländer, dem Gesetz behilflich sein, und wir möchten nicht, dass Scotland Yard sich blamiert. Nicht wahr, Onkel?« »Gewiss doch, Bob.« Der alte Herr schien wieder mit fester Stimme sprechen zu können. »Ganz gewiss, wir wollen tun, was wir können, um den Behörden zu helfen. Aber dies ist ein bisschen zu viel. Ich komme nicht drüber weg.« »Nelly wird sich totlachen«, meinte der Dicke. »Sie sagt doch immer, du stirbst noch vor Langeweile, weil dir nie was passiert. Jetzt hast du's aber, Dicke.« Und er lachte sehr herzlich. »Beim Zeus, das stimmt. Stell dir das nur vor. Das ist meine Geschichte für den Club. Tatsächlich, Mr. Henny, ich sollte wohl empört sein, um meine Unschuld zu demonstrieren, aber es ist zu komisch. Fast verzeihe ich Ihnen den Schrecken, den Sie mir eingejagt haben. Sie haben so finster ausgesehen. Ich dachte schon, ich habe vielleicht beim Schlafwandeln Leute umgebracht.« Das konnte nicht Schauspielerei sein. Es klang zu verdammt echt. Das Herz fiel mir in die Schuhe. Und am liebsten hätte ich mich mit einer Entschuldigung aus dem Staub gemacht. Aber ich sagte mir, ich müsse die Sache nun durchstehen. Und wenn ganz England mich dafür auslachen würde. Das Licht der Kerzen auf dem Tisch war nicht sehr hell. Und um meine Verwirrung zu verbergen, stand ich auf, ging zur Tür und drehte das elektrische Licht an. Die plötzliche Helligkeit machte sie blinzeln. Und ich stand und sah mir die drei Gesichter an. Aber das brachte mich auch nicht weiter. Einer war alt und kahlköpfig, einer war dick, einer war dunkel und schlank. Nichts in ihrem Aussehen sprach dagegen, dass sie die drei waren, die mich in Schottland verfolgt hatten. Aber es war auch nichts da, woran ich sie hätte identifizieren können. Ich kann einfach nicht erklären, warum ich mit meinen guten Augen, der ich als Straßenarbeiter in zwei Paar Augen geblickt hatte und als Ned Ainsley in ein weiteres Paar, warum ich mit meinem guten Gedächtnis und meiner recht guten Beobachtungsgabe nichts feststellen konnte, was mich absolut sicher machte. Sie schienen genau das zu sein, was sie zu sein vorgaben. Und ich hätte nicht schwören können, dass ich einen von ihnen erkannte. In diesem hübschen Speisezimmer mit Radierungen an den Wänden und dem Ölbild einer alten Dame mit Brustlatz über dem Kamin konnte ich nichts entdecken, was sie mit den Gangstern vom Hochmoor in Verbindung brachte. Neben mir stand eine silberne Zigarettendose und ich sah an der Gravierung, dass Percival Appleton sie bei einem Golfturnier in St. Beats Club gewonnen hatte. Ich musste mich ganz fest an Peter Pinar halten, um nicht einfach aus dem Haus zu laufen. »Nun«, fragte der alte Herr höflich, »sind Sie zufrieden mit dem Resultat Ihrer Inspektion?« Ich fand kein Wort der Erwiderung. »Ich hoffe, Ihr Pflichtgefühl erlaubt Ihnen, mit dieser lächerlichen Angelegenheit jetzt Schluss zu machen. Ich will mich nicht beschweren, aber Sie begreifen doch, wie ärgerlich so etwas für achtbare Leute ist.« Ich schüttelte den Kopf. »Zum Teufel«, sagte der junge Mann. »Nun wird's aber langsam lästig.« »Haben Sie denn die Absicht, uns zur Polizeistation zu bringen?« fragte der Dicke. »Das wäre vielleicht das Beste. Aber ich glaube, die Hiesige genügt Ihren Ansprüchen nicht. Ich habe das Recht, nach Ihrem Ausweis zu fragen, aber ich will Ihrer Ehre nicht zu nahe treten. Sie tun nur Ihre Pflicht. Sie werden aber zugeben, dass dies schon reichlich peinlich ist. Was schlagen Sie vor?« Ich konnte nur entweder meine Leute hereinrufen und die drei verhaften lassen oder meinen Irrtum zugeben und gehen. Ich war wie hypnotisiert durch die Atmosphäre des Hauses, durch die Miene offenbarer Unschuld. Nicht nur Unschuld, sondern aufrichtigen, ehrlichen Erstaunens und Betroffenseins dieser drei Gesichter. »Oh, Peter Pinar«, stöhnte ich innerlich. Und einen Augenblick war ich drauf und dran, mich für meine Torheit zu verfluchen, mich bei ihnen zu entschuldigen. »Inzwischen bin ich dafür, dass wir eine Partie Bridge spielen«, meinte der Dicke. »Das wird Mr. Haney Zeit zum Überlegen geben. Und ihr wisst ja, wir wollten immer schon einen vierten Spieler haben. Sie spielen doch, Sir.« Als sei dies eine ganz normale Einladung im Club, stimmte ich zu. Ich war wirklich wie hypnotisiert. Wir gingen ins Rauchzimmer, wo ein Kartentisch aufgestellt war, und man bot mir zu rauchen und zu trinken an. Wie in Trance nahm ich meinen Platz am Tisch ein. Das Fenster stand offen und der Mond übergoss die Klippen und das Meer mit einer Flut von gelbem Licht. Auch in meinem Kopf war Mondschein. Die drei hatten ihre Haltung zurückgewonnen und schwatzten leichthin. Genau die Art von Jargon, wie man sie in jedem Golfclubhaus hört. Ich muss mich sonderbar ausgenommen haben, wie ich da saß und die Brauen zusammenzog und die Augen wandern ließ. Mein Partner war der junge, dunkle Mann. Ich spiele ganz anständig Bridge, aber an dem Abend muss ich unanständig schlecht gespielt haben. Sie merkten, dass sie Zweifel in mir erweckt hatten und fühlten sich umso sicherer. Immer wieder studierte ich ihre Gesichter, aber die verrieten mir nichts. Es war ja nicht, dass sie anders aussahen. Sie waren anders. Verzweifelt klammerte ich mich an Peter Pinars Worte. Dann weckte mich etwas aus meiner Benommenheit. Der alte Herr legte seine Karten hin, um sich eine Zigarre anzuzünden. Er nahm sie nicht gleich wieder auf, sondern lehnte sich einen Augenblick im Sessel zurück und trommelte mit den Fingern auf den Knien. Das kannte ich. Das hatte er getan, als ich im Moorhof vor ihm stand. Die Pistolen der Diener hinter mir. Es war eine Kleinigkeit, nur eine Sekunde lang. Und es stand 1000 zu 1, dass ich in dem Augenblick in meine Karten sah und ihn nicht beobachtete. Aber ich sah es. Ein Blitz. Und alles war klar. Ein Schatten hatte sich von meinem Gehirn gehoben. Ich sah die drei Männer an und erkannte sie genau. Die Uhr auf dem Kamin schlug 10. Die drei Gesichter schienen sich vor meinen Augen zu verändern und ihr Geheimnis preiszugeben. Der junge Mann war der Mörder. Jetzt sah ich Grausamkeit und Unbarmherzigkeit, wo ich zuvor nur Humor und gute Laune gesehen hatte. Sein Messer war es gewesen, dessen war ich sicher, dass Gadda an den Fußboden genagelt hatte. Einer wie er hatte Karolides erschossen. Die Gesichtszüge des Dicken schienen zu zerfließen und sich wieder zu formen, während ich ihn ansah. Er hatte überhaupt kein Gesicht, sondern 100 Masken, die er nach Belieben wechseln konnte. Dieser Bursche muss ein vollendeter Schauspieler gewesen sein. Vielleicht war er gestern Abend Lord Aloha gewesen, vielleicht auch nicht. Darauf kam es nicht an. Ob er vielleicht der Mann gewesen war, der als erster Skadda aufgespürt und seine Visitenkarte dagelassen hatte? Skadda hatte gesagt, er lispelte. Und ich konnte mir vorstellen, dass Lispeln ihn noch schrecklicher machen würde. Aber der Alte, der war das Glanzstück. Er bestand aus nichts als schierem Verstand, eisig, überlegen, berechnend, erbarmungslos wie ein Dampfhammer. Jetzt, da mir die Augen geöffnet waren, wunderte ich mich, wo ich Wohlwollen hatte sehen können. Seine Kiefer waren stahlhart und seine Augen hatten die unmenschliche Durchsichtigkeit von Schlangenaugen. Ich spielte weiter. Und mit jeder Sekunde wuchs der Hass in meinem Herzen. Er erstickte mich fast. Und ich konnte kaum antworten, als mein Partner mich ansprach. Sehr viel länger konnte ich die Gesellschaft der drei nicht ertragen. »Holla, Bob! Sieh mal auf die Uhr«, sagte der Alte. »Du musst dran denken, dass du den Zug nicht versäumst. Bob muss heute Abend noch in die Stadt fahren«, bemerkte er zu mir gewendet. Seine Stimme klang jetzt so verlogen wie die Hölle selbst. Ich sah nach der Uhr. Es war fast 22:30. »Ich fürchte, er muss seine Reise aufschieben«, sagte ich. »Verflucht noch mal«, sagte der junge Mann. »Ich dachte, Sie hätten mit dem Quatsch Schluss gemacht. Ich muss einfach fahren. Ich gebe Ihnen meine Adresse und jede Sicherheit, die Sie wollen.« »Nein«, sagte ich. »Sie bleiben hier.« Da endlich, glaubte ich, wurde ihnen klar, dass ihre Sache verzweifelt stand. Ihre einzige Chance war gewesen, mich davon zu überzeugen, dass ich mich lächerlich machte. Und die hatte versagt. Aber der Alte sprach noch einmal. »Ich stelle eine Bürgschaft für meinen Neffen. Das sollte Sie zufriedenstellen, Mr. Henney.« Bildete ich es mir ein? Oder klang wirklich Unsicherheit in dieser Stimme? Sie muss wohl da gewesen sein. Denn als ich ihn ansah, klappten die Augenlider herunter wie bei einem Habicht. Genauso wie ein Augenblick der Todesangst es mir eingeprägt hatte. Meine Polizeipfeife schrillte. Im nächsten Moment war das Licht aus. Ein paar starke Arme umklammerten mich und bedeckten die Taschen, in denen man eine Pistole vermuten konnte. »Schnell, Franz!« rief eine Stimme auf Deutsch. »Das Boot! Das Boot!« Gleichzeitig sah ich zwei meiner Leute auf dem mondhellen Rasen. Der dunkle junge Mann sprang zum Fenster und war hindurch und über den niedrigen Zaun, ehe ihn jemand anrühren konnte. Ich wehrte mich gegen den Alten und der Raum schien sich mit Gestalten zu füllen. Ich sah, dass sie den Dicken packten, aber ich hatte nur Augen für Franz, der weiterrannte über die Straße zum versperrten Eingang der Strandtreppe. Einer unserer Leute lief ihm nach. Umsonst. Das Tor zur Treppe schnappte hinter dem Flüchtling ein und ich stand da und starrte hin, die Hände an der Kehle des alten Schurken, so lange, wie es dauern konnte, bis jemand die Stufen zum Meer hinuntergelaufen war. Plötzlich riss mein Gefangener sich los und warf sich gegen die Wand. Es klickte, als sei ein Hebel umgelegt worden. Dann hörte ich ein tiefes Poltern, tief unten im Erdboden, und durchs Fenster sah ich eine kalkige Staubwolke aus dem Treppeneinschnitt aufquellen. Jemand drehte das Licht an. Die Augen des Alten flammten in die meinen. »Er hat's geschafft«, schrie er. »Ihr holt ihn nicht mehr ein. Er ist fort. Der schwarze Stein ist in der Siegeskrone.« Es stand mehr in diesen Augen als gewöhnlicher Triumph. Sie waren verdeckt gewesen wie Raubvogelaugen, und jetzt flammten sie mit dem Stolz eines Raubvogels. Fanatische Weißglut brannte in ihnen. Und zum ersten Mal wurde mir das Entsetzliche klar, mit dem ich's aufgenommen hatte. Dieser Mann war mehr als ein Spion. Auf seine satanische Art war er ein Patriot. Als die Handschellen sich um seine Gelenke schlossen, sprach ich zum letzten Mal zu ihm. »Ich hoffe, Franz wird seinen Sieg ertragen können. Ich muss Ihnen nämlich sagen, dass die Ariadne seit einer Stunde in unserer Hand ist. Alle Welt weiß, dass wir 7 Wochen später Krieg hatten. Ich meldete mich während der ersten Woche freiwillig. Und dank meiner Erfahrung im Matabele-Krieg wurde ich sofort Captain. Aber den besten Dienst hatte ich dem Vaterland wohl geleistet, ehe ich die Uniform anzog.